is there waiting. And the father, he hasn't been born, he hasn't been born, he hasn't been born, he hasn't been born. Father Cannot Yell, das ist der Opener des ersten Studioalbums von Can gewesen. Der Titel der Platte ist Monster Movie, benannt nach einem Subgenre von B-Movies, in denen die Hauptfiguren gigantische Kunstfiguren wie Godzilla und King Kong sind. Das schreibt Eric Dehe in seinem Buch über Can, das vor 2 Jahren in Marseille im Verlag Edition Le Mot et le Reste erschienen ist. Eric Dehe. Im August 68 entstand auch die erste Studioaufnahme mit dem Sänger Malcolm Mooney. Die Idee einer Progression von Free Jazz zu Free Rock unter Einfluss der Soul-Musik, diese Idee erweist sich als nicht umsetzbar. Aber das Stück zeigt, also Father Cannot Yell, wie Ken von einem Register zum anderen wechseln konnten, je nach den Umständen. Sie verfügen bereits komplett über ihre Mittel.